Bayern 2. Nachtgespräche. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Brigitte Lemmle, Diplompsychologin und Familientherapeutin. Wenn Sie mit mir sprechen möchten, erreichen Sie mich unter Telefonnummer 089 51 8 51. Jetzt sei es aber auch nochmal vollständig. Unter der Telefonnummer 089 51 8 51. Ich freue mich auf unsere erste Anruferin. Guten Abend. Guten Abend. Bin ich jetzt bei Ihnen gelandet? Jetzt sind Sie bei mir gelandet. Guten Abend, Frau Lemmle. Es geht um folgendes Problem. Also ich laufe sehr gerne und bin auch sehr viel gelaufen und hatte jetzt irgendwie eine Überlastungsverletzung. Und irgendwie hat sich das wohl selbst jetzt verselbstständigt, sodass ich jetzt nicht mehr laufen kann. Es liegen aber keine medizinischen Befunde vor, sodass ich mir jetzt letztendlich, das dauert jetzt so anderthalb, zwei Jahre, jetzt gedacht habe, ob das irgendwie, ob ich mich da zu sehr drauf fixiere. Kann das, oder von Ihnen irgendwie einen Tipp, dass ich das jetzt ein bisschen lockerer sehen kann, um auch eben aus diesem seelischen Tief herauszukommen. Laufen heißt Joggen, also richtig ordentlich. Ja, ordentlich. Laufen. Also ich habe auch Richtung Marathon trainiert. Ui. Und jeden Tag? Nee, das also in der maximalen Hochzeit waren es also fünfmal die Woche dann. Wie lang? Also maximal bis 95 Kilometer geht das dann. Dann je nachdem, nach Ablauf geht es dann wieder runter, je nach Trainingsplan. Und wie lang haben Sie dann am Tag trainiert? Wie viele Kilometer? Es ist auch unterschiedlich, das geht maximal eben bis drei, dreieinhalb Stunden und fängt an eben mit einer halben, dreiviertel Stunde. Und das verteilt sich halt so über die Woche. Aber das ist jetzt leider nicht mehr. Ui. Und wie alt sind Sie jetzt? Jetzt bin ich 49. Mhm. Tja, was machen wir zwei Beinen? Jetzt gucken wir mal. Also ich weiß zum einen, das habe ich gehört, wie wichtig für Sie Bewegung ist. Haben Sie so eine Anstattbewegung für sich rausgefunden? Ich kann gar nichts mehr machen im Moment, das ist das Problem. Ich wollte es erst mit Schwimmen machen, noch eben als Ausgleich eine Einheit auslassen und das geht jetzt im Moment auch überhaupt nicht mehr. Also ich habe überhaupt keine Bewegungsmöglichkeiten und Bewegung, das ist für mich ein Stück Selbstwertgefühl, Selbstachtung und so weiter. Ja, auch gute Launehormone. Ja, eben, das ist es. Und ich sag mal, alles, man kann das ganze Leben meistern, wenn ich laufen kann. Wenn ich laufen kann, geht's mir gut. Wieso geht Schwimmen nicht? Also ja, auch von der Bewegung her, dass ich dann die ähnlichen Schmerzen dann auftreten. Also das heißt, gehen geht nicht, weil Schmerz. Ja. Das heißt, in die Laufschuhe 3 Meter laufen, Schmerz. Ja. Wo? Das ist latent vorhanden, vom Fuß, Fußsprunggelenk bis oben, bis zum Oberschenkel. Was haben Sie noch an Entlastungsmöglichkeiten? Also für einen Jogger schwimmen, was noch? Was haben Sie noch ausprobiert, was gehen könnte? Ich will jetzt so ein bisschen gucken, mit welchen Lösungsversuchen Sie schon gescheitert sind. Ja, sonst habe ich gar nichts ausprobiert. Das Steckergehen habe ich ausprobiert, aber das mag ich überhaupt nicht. Das geht auch nicht. Und die Ärzte sagen, es darf nichts wehtun. Genau, es ist da definitiv liegt organisch nichts vor. Aber tut ja weh. Ja, also kann es auch noch im Kopf liegen. Tut ja weh. Darf ich Sie fragen, wie Sie gewichtsmäßig drauf sind? 53 Kilo bei 1,65 Größe. Wie halten Sie das Gewicht jetzt, wo Sie nicht laufen? Ja, möglichst weniger essen. Das geht schlecht, also es ist schon raufgegangen, so ist nicht. Möglichst wenig essen. Und Sie wissen, dass Frauen in dem Alter tatsächlich eine gute Ernährung brauchen? Ja, die ist ausgewogen. Also es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie Richtung ist es zu wenig? Essstörung geht oder was. Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber Mangel löst letztendlich auch wieder in allen Muskeln Schmerzen aus. Ich will ja jetzt nicht defizitär nachgucken, ich will nur informieren mich. Weil es ist ja erstaunlich, dass Sie nach so einer großen Belastung, das ist ja ein wahnsinniger Grundumsatz, den Sie da anschieben bei diesen Mengen von Kilometern. Ja. Und dieser wahnsinnige Grundumsatz, den Sie da anschieben, der fällt ja jetzt platt. Und jetzt werden wir entweder gemütlich, weiß ich nicht, Bauchträgerin, oder aber wir steuern irgendwie dagegen. Und wie steuern Sie dagegen? Ja, das kann ich eben nicht mehr. Naja, das mit dem Essen haben wir ja schon. Ja, gut, klar, da muss ich mich zurückhalten, das ist klar. Das weiß ich nicht, ob es das sein muss. Vielleicht wäre eine Lösung, und wir wollen ja nach Lösung gucken. Also wenn ich irgendwie physiologisch richtig informiert bin, können Muskeln und Knochen jaulen auf defizitäre Verhältnisse hin. Mhm. Ich stelle sie mir gerade vor als total neuartige Joggerin, die also jetzt wirklich aber richtig voll fette gute Turnschuhe braucht, weil nämlich in die Turnschuhe und die Laufschuhe mehr Gewicht reinpasst. Ich stelle mir vor, dass sie an Gewicht zunehmen. Ich stelle mir vor, dass sie von diesem smarten, drahtigen Körper sich verabschieden. Ich stelle mir vor, dass sie sich erstmal eine Weile lang wirklich satt essen. Und dann wäre es wirklich, also da wäre ich fast Mäuschen, weil ich dann so neugierig bin, ob dann noch tatsächlich die Muskeln aufjaulen. Ich glaube, dass die Muskeln nach Defizit, also aufgrund von Defiziten kreischen. Können Sie sich das vorstellen? Es gibt ja hinreißende Joggerinnen, die haben, wenn man hinter denen, also ich laufe ja nicht, ich laufe mit dem Fahrrad, wenn die dann so einen wunderbaren Hintern sieht, wo man dacht, mein Gott, da ist was dran, ist ja mal erfreulich. Können Sie sich so vorstellen, dass Nein, Sie, das Fall. Dachte ich mir. Muss ich alles mittragen. das dachte ich mir. Aber nee, immerhin, aber immer besser noch eine wunderbar, wo man so einen krachend schönen Hintern sieht. Ja, das Gewicht ist ja nicht unter dem Level, also insofern. Nein, aber das, wovon wir reden, ist über Ihrem Level, den Sie erlauben, sich mit auf die Piste zu nehmen. Ab 40 oder ab 45 gilt die Regel, dass man 800 Gramm pro Jahr zunimmt. Das heißt, dass es ein gesundes Maß an Zunehmen ist, weil wir offensichtlich dann auch mehr Einlagerungen brauchen. Sie müssen eine enorme Disziplin aufbringen. Gott, ich klinge jetzt wie so eine ganz gestrenge. Aber wenn es wirklich ein Lösungsbild ist, dann ist es eine Frau, die ein bisschen molliger ist und ein Jogging-Tempo drauf hat, was diesem Molligen etwa, es ist ja nicht mollig, es ist, wie soll ich Ihnen das sagen? Es ist eine tolle, gesunde Frau, die ein anderes Lauftempo hat als eine Leistungssportlerin. Atmen Sie vor lauter Schreck schon gar nicht mehr. Ja. Ja, okay. Gut. Die Muskeln jaulen, die Knochen jaulen auf defizitäre Ernährung. Da bin ich mir so sicher wie das Amen in der Kirche. Sind Sie muffig mit mir? Ist es das, was Sie hören wollten? Oder unter gar keinen Umständen hören wollten? Nee, das ist kein Lösungsansatz für mich. Bitte? Das ist kein Lösungsansatz für mich. Das höre ich raus. Wahrscheinlich haben Sie das auch schon mal mit jemandem sehr viel kompetenteren besprochen. Ich bin ja keine, die sich in der Physiologie wirklich richtig auskennt. Und dennoch meine ich, ob es jetzt der Ansatz ist oder ein Ansatz, der dem ähnelt, oder ein Ansatz, der ganz anders ist. Er hat im Grundprinzip etwas, dass das Laufen mit 49 anders sein könnte. Ich weiß, dass es Marathonläufer gibt, die in dem Alter, das weiß ich alles. Aber jeder Körper spricht eine eigene Sprache. Und es tut mir so leid, dass ich sie eher noch gefrustet habe, weil eigentlich wollte ich, dass sie ihren Körper in seiner Sprache annehmen können. Kann ich Ihnen noch irgendetwas mitgeben, dass Sie Ihren Körper in seiner ureigenen Sprache annehmen können? Vielleicht liege ich ja wirklich völlig falsch. Aber das Wichtige ist, die Sprache umzusetzen und mit ihm zu sprechen als etwas, der funktioniert und richtig ist. Was kann ich Ihnen da mitgeben? Wie sind Sie da naturbegabt? ihrem Körper eine Stimme einzuräumen und sagen, es ist in Ordnung, jetzt quietsch nicht so, ich höre ja schon auf dich. Was kann ich Ihnen da mitgeben? Weil wir haben alle unsere eigene Sprache. Ich weiß, dass es Marathonläufer gibt, die mit 80 fit sind wie ein Turnschuh. Ich weiß, dass es 24-Jährige gibt, die Arthrose haben. Jeder Körper spricht mit uns anders. Und die Sprache als etwas zu verstehen, wo man nicht verzichtet, sondern neue Wege entdeckt, ist ein mordsmäßiges Abenteuer. Vielleicht habe ich Ihnen nicht diesen Weg ermöglicht. Vielleicht habe ich Sie erzürnt. Vielleicht habe ich etwas gesagt, was Ihnen gar nicht in Kram passt. Aber eigentlich war mein Wunsch, Ihnen einen neuen Weg zu zeigen, unter der tiefen Akzeptanz, wie der Körper mit uns spricht. Okay, gut. Ich danke Ihnen. Ja, danke Ihnen auch. Ich danke Ihnen auch noch, dass ich so eine Predigt zum Schluss sprechen konnte. Alles, alles Gute. Ja, danke Ihnen auch. Wieder. Tschüss. 089 51 8 51. Und unsere nächste Anruferin. Ja, guten Abend. Guten Abend. Soll ich loslegen? Ja, einfach loslegen. Gut. Ich habe Probleme mit meinem Sohn, der ist 22 und ist seit dem 5. Lebensjahr bei Adoptiveltern aufgewachsen. Das war eine offene Adoption, also weil ich eben dieses eigentlich Pflegeeltern gesucht habe, aber an dem Wohnort keine gefunden habe, außer einem Ehepaar, das sich gewünscht hat, das Kind zu adoptieren. Und nachdem ich eben selbst nicht in der Lage war, aus gesundheitlichen Gründen und auch ziemlichen Druck hatte, das so zu machen, wie ich mir das vorgestellt habe mit meinem Sohn, habe ich dem dann zugestimmt, damit er da eine verlässliche Situation hat. Ja, genau. Ja, und jetzt hat er dann, seit er 18 ist, von sich aus wieder Kontakt aufgenommen mit mir. Und das ist eigentlich immer halbe-halbe. Also die Hälfte ist so offen und auf mich zugehend und entspannt. Und die andere Hälfte ist absolutes Chaos und Aggression und Hass, empfinde ich, also von seiner Seite mir gegenüber. Und damit kann ich nicht gut umgehen. Also nicht so umgehen, dass es sich irgendwann mal entspannen würde. Und die letzte Situation war die, dass ich im August zuletzt von ihm gehört habe, da hat er gerade seine Lehrstelle in den Sand gesetzt, indem er nicht rechtzeitig hingegangen ist und der Chef ihn dann rausgeschmissen hat. Und dann habe ich ein halbes Jahr nichts gehört und über SMS kriegte ich dann eine Einladung, zu ihm zu Silvester zu kommen. Und habe geantwortet, warum nicht, also ich lass uns doch mal reden. Und bei dem ersten Telefonat seit einem halben Jahr lief das dann schon wieder genauso halbe-halbe. Also er wünscht sich, dass ich komme, aber ich soll in seinem Zimmer wohnen an dem Ort. Und dann habe ich gesagt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich bräuchte doch ein eigenes Zimmer, ob er das nicht organisieren kann. Und da habe ich gemerkt, dass das schon wieder bei ihm zu einer Verstimmung geführt hat. Haben Sie die ganze Zeit Kontakt miteinander gehabt? Welche ganze Zeit? Die man von dem fünften Lebensjahr? Also für die ersten 4 Jahre nicht. Die Verabredung war gewesen mit den Adoptiveltern, dass er sich jederzeit mit mir in Kontakt setzen kann, wenn er das möchte. Und das hat er aber erst, nachdem er 9 war, so haben sie das gesagt, die Adoptiveltern. Wobei ich regelmäßig mehrfach im Jahr angerufen habe, um zu fragen, wie es ihm geht und auch gezeigt habe, wie sehr ich darunter leide, dass ich keinen Kontakt mehr habe. Ja. Gibt es eine gemeinsame Geschichte, die Sie in dieser Zeit gelebt haben? Gemeinsame Urlaubsorte, wo Sie hingefahren sind? Eine gemeinsame Sprache? Gemeinsame Rituale hinsichtlich, ich schicke dir mein Zeugnis und ich dir 10 Mark und dann später 10 Euro? Oder gibt es irgendwas, was sich ritualisiert hat? In der Zeit, bis er 18 war? Nein, gar nichts. Der Kontakt wurde von den Adoptiveltern unterbrochen, soweit es ging. Die hatten da kein Interesse daran. Und es hat sich dann, nachdem er 9 war und wir eben uns zum ersten Mal wieder gesehen haben, er hat mich nicht wiedererkannt, hat sich das dann nur so ermöglicht, dass wir einmal im Jahr oder alle 2 Jahre einmal zusammen Kaffee getrunken haben, zu 5, 4, ziemlich verkrampft. Also das war nicht besonders. Wie ist der Kontakt von Ihrem Sohn jetzt zu seinen Adoptiveltern? Das geht auch mit Unterbrechungen und in dem letzten Telefonat hat er gesagt, es wäre jetzt im Augenblick besser. Sie hätten ihn eingeladen zu Weihnachten und er hätte doch einiges von Ihnen gelernt und also das geht aber eben ohne mich. Also er hat mir schon mal zu verstehen gegeben, dass dass Sie meine Entscheidung nicht verstehen oder verstehen können und auch eigentlich ablehnen, so empfinde ich das, so kommt es bei mir an. Und von daher habe ich das Gefühl, dass ich eben, also dass er auch immer so ein negatives Bild vermittelt bekommen hat, so empfinde ich das so, oder ja. Also ich höre eigentlich höre ich einen ganz emotional hochkompetenten Typen, der sagt, Mensch, komm und komm ganz. Und dann wird es wieder zu viel und dann sagt er, ach, bleib doch mal. Also so eine Ambivalenz, wie sie eigentlich bei jungen Menschen oft sind, wenn sie in so einem Verselbstständigungsprozess sind. Und das, was es uns oder diejenigen, die ihr Kind längere Zeit begleiten durften, tatsächlich häufig hilfreich ist, dass es so Rituale gibt, auf die man sich dann besinnen kann. Hm. Also das, was man ganz selbstverständlich macht. Was die jetzt zum Beispiel an Weihnachten machen. Er fährt jetzt da zu Weihnachten ganz hin genau. Und so. Und das haben die. Und dann wird die Gans mit Rotkohl gestopft und obendrauf kommt eine Gewürzgurke. Also das ist so was ganz Selbstverständliches. Ja. Und ich finde, dass er was Umwerfendes plant, die Mama in seinem eigenen Zimmer einzuquartieren. Und vielleicht, es ist natürlich eine absurde Idee, weil einer schnarcht und einer riecht streng nach Rauch oder sonst was. Genau. Und trotzdem wohnt dieser absurden Idee die Riesenchance, wohnt wirklich eine unglaubliche Chance inne, sich so zusammenzutun, dass so etwas entstehen könnte. Nicht, dass es jetzt jedes Jahr Silvester so ist, aber vielleicht 5 Minuten, weiß ich nicht, Rücken an Rücken hocken. Und die andere Zeit? Weil ich habe so Angst vor seinen Aggressionen, ehrlich gesagt. Ich habe das ja mit ihm schon ein paar Mal hier bei mir auch durchexerziert, eingeladen, zum Skifahren gegangen. Es war wunderbares Wetter, war alles wie im Bilderbuch, wenn man sich so schön vorstellt. Und plötzlich fängt er an, eine schlechte Laune zu kriegen, so wie der Nebel aufzieht und bleibt stehen und stockt und kommt nicht mehr vorwärts und ist wütend auf mich. Und gehen wir davon aus, dass das normal ist? Finde ich. Also ich habe ja seine Pubertät nicht erlebt, aber ich habe da echt Probleme damit, mit so einer ablehnenden Haltung. Habe ich verstanden. Gehen wir davon aus, dass sowas, wobei ich das Wort normal schwierig finde, aber dass dieses sehr nahe kommen und diesem sehr schönen sofort auch wieder die Bremse eingehauen wird und sagt, mit dir kann ich es nicht mehr so schön haben, weil demnächst werde ich zu jemand anderen gehen, nämlich zu meiner Freundin oder wie auch immer oder in mein eigenes Leben. Oder dass er Angst hat, dass es eben wieder nicht klappt, weil ich habe das Gefühl, er inszeniert sich ständig diese Abbrüche. Er hat sich das in der Lehrstelle inszeniert und er hat mit den Freundinnen geht's genauso, mit mir macht das dann auch so. Das geht gut eine Zeit lang und dann dann verhält er sich so, dass es eigentlich nicht mehr geht oder dass ich es auch nicht mehr aushalte oder dass er mich dahin bringt, dass ich wirklich ihn auch mal anschreie, wobei ich das ja natürlich nicht will oder auch sowieso ein schlechtes Gewissen habe. Aber ein Riesenvorteil von Gemeinsamkeiten, ritualisierten Gemeinsamkeiten ist, dass keinerlei Abwertung oder keinerlei Erwartungshaltung oder nichts damit verbunden ist, was falsch läuft, richtig laufen sollte, weil sie befinden sich dann immer in so einem Angstentwertungsprozess, wie Sie ihn gerade geschildert haben. Ich bleib dabei. Gemeinsame Rituale, auf die man sich automatisch zurückziehen kann, weil sie für beide eine enorme Sicherheit darstellen. Die müssten wir ja erstmal aufbauen. Ja. Ja. Und das finde ich klasse. Wie macht man das, wenn man sich nicht sieht? Der ist jetzt also 3000 Kilometer weg und fährt dann zweimal im Jahr durch die Stadt, in der ich wohne und sagt dann vorher, du, ich fahre jetzt da wieder durch, wollen wir uns treffen am Busbahnhof? Ja enorm viele mediale Möglichkeiten, habe ich mir sagen lassen. Selbst ich bin mit meinem Altershandy jetzt schon sowas von topfit und ich habe mit beiden Kindern bereits neue Rituale entwickelt. Wir haben das Glück, dass wir auch alte haben, aber neue Rituale. Jedes Mal, mein Sohn ist sehr viel mit dem Flieger unterwegs, schreibe ich ihm per SMS, er soll dem Flugkapitän sagen, er soll ganz besonders vorsichtig fliegen. Mhm. Und er nimmt es immer noch hin, wobei ich denke, ich kriege irgendwann mal eine Klatsche, weil er ja längst erwachsen ist. Und trotzdem ist es etwas, was uns verbindet. Mhm. Es kann sprachliche Ritualisierung sein, mhm. Es kann der Montagmorgengruß sein. Moin, denk gerade an dich. Genau, so schreibt er auch, ja. Genau so. Moin und ich denk gerade an dich, hab dich lieb, Mama. So. Aber dann, ja, das klingt schön. Und wenn wir dann sprechen und ich sag was Falsches oder ich sag dann, ich bin müde oder ich bin jetzt, vielleicht würde ich lieber im Frühjahr zu dir kommen und dann Silvester. Dann besinnen wir uns wieder auf den Tag, wo wir morgens reinschreiben. Moin. Denk an dich und hab dich lieb. Ja, ich muss jetzt mal sagen, nach dem letzten Telefonat hat er mir dann eine E-Mail geschrieben, ich hätte wohl alles versucht, um ihm Leiden zu ersparen, aber er würde jetzt leiden. Und dann kommt wieder die... Und er müsste damit jetzt wohl alleine fertig werden und ich soll mich nicht mehr melden, bis er sich meldet. Und dann kommt wieder das Ritual, es kommt der Montagmorgen und dann schreiben sie, Moin, mir geht es gut. Sehe aus wie 95, freue mich trotzdem auf den Tag. Und dann kommt etwas Vertrautes, was nicht erkämpft werden muss, was nicht erobert werden muss, was nicht mit Verletzung verbunden ist, sondern was eigentlich signalisiert, wir sitzen nebeneinander, Po an Po, und wir sind zu zweit. Also es ist doch eigentlich das Spannende aufzubauen. Ich habe jetzt Ihnen meine Beispiele versucht, schmackhaft zu machen. Was hätten Sie für eine Idee, ein Ritual mit ihm aufzubauen, was nur Ihnen beiden gehört? Naja, das mit den SMS ist schon ganz schön, aber sehr virtuell. Also da ist man ja sozusagen in seiner Vorstellung vor allen Dingen. Und da kommt auch noch kein Gegenwind auf, ne? Für ihn nicht und für mich nicht. Das machen wir. Und E-Mails, das mache ich auch immer, wenn ich irgendwo hinfahre, dann schreibe ich ihm, jetzt fahre ich da und dahin und so und so lang bin ich da jetzt und da antwortet er nicht. Wann haben Sie ihm den letzten Brief geschrieben? Die letzten Zeilen per E-Mail habe ich dann vor einer Woche geschrieben. Also Brief? Brief im Sommer an die Adoptiveltern, weil er keine Adresse hatte, also an die Adresse der Adoptiveltern. Wie haben Sie den Brief? Es ist natürlich Briefgeheimnis, aber was ist ungefähr Tenor des Briefes? Ich weiß es nicht mehr genau, da habe ich irgendwas gehört oder gesehen, wo ich dachte, das macht ihm Freude und habe ihm davon erzählt, auf einer Postkarte mit einem Bild. So. Wissen Sie, Sie haben eine riesengroße Chance und vielleicht erfüllt es Sie auch mit Trauer. Auch Sie erlebe ich ambivalent, weil das, was ich Ihnen vorschlage, wird Sie vielleicht nicht mehr dauerhaft satt machen. Mhm. Sie haben eine Beziehung, wo Sie vielleicht Zeit Ihres Lebens hungrig bleiben werden. Mit dem Sohn, meinen Sie? Na, selbstverständlich. Mhm. Und ich schlage Ihnen etwas vor oder versuche Ihnen etwas schmackhaft zu machen, was Sie vielleicht immer wieder hungrig sein lässt. Und dennoch ist es eine Menge, was ich Ihnen vorschlage. Mhm. Es mag für Sie erstmal nicht so schmackhaft sein, weil der Hunger bleibt. Und dennoch stellt sich etwas ein und Sie haben es eben sehr schön gesagt. Ich kann zumindest erstmal in der Imagination bei dir sein. Und ich habe ja zwei längst erwachsene, über 30 Jahre alte Kinder und ich lese jeden Morgen meine Zeitung durch und überlege, welchen Artikel ich meiner Tochter gebe und welchen Artikel ich meinem Sohn gebe. Ich beschäftige mich mit meinem Alltag so, als ob sie da wären. Mhm. Und ich erzähle ihnen es dann oder ich schneide es aus. Mhm. Und dann beschäftige ich mich für mein Sattwerden, weil auch wir werden hungrig sie gehen, auch wir bleiben irgendwie hungrig. Mhm. Aber es macht satt zu wissen, ich lese diesen Artikel. Du, das ist was ganz stark Wissenschaftliches, da geht es wieder über irgendwas. Mhm. Und ich kann das gar nicht verstehen, lies du mal. Und dann ist, ob die da sind oder nicht, ein Zwiegespräch da. Und der Kontakt ist da. Also auch wenn sie nicht antworten, meinen sie? Na, selbstverständlich. Mhm. Und muss ich denn alles tun, was der will? Er will so viel von mir oder will das in einer ganz bestimmten Form? Und er ist auch hungrig. Mhm, genau. Lasst euch auf den dritten Weg ein. Okay. Ihr könnt dieses Hungergefühl erstmal nur auf diese Art und Weise, und ich halte es für eine sehr reiche Art und Weise, zu wissen, dass die Mama wieder einen Artikel gelesen hat, der für mich passen könnte, ist etwas, meine Mama ist immer da. Der Artikel, den Sie lesen, ist die Sprache mit ihm, das könnte etwas für dich sein. Mhm. Oder ich lese es für dich. Es ist die morgendliche Möglichkeit, mit den Kindern zusammen zu sein, obwohl sie nicht da sind. Und wenn ihm das zu viel wird, brauchst du ja nicht zu lesen, nicht? Also ich manchmal unsicher. So ist es. Also mit den Leerstellen, wenn ich irgendwo sehe, dass da könnte eine sein, dann schreibe ich ihm das. Dann sagt er immer, naja, danke, lass mal, Mama, wenn ich das wissen möchte, dann frage ich dich schon. Aber perfekt, das klingt nach einem satten Gefühl. Ja, aber ich schreibe es ihm dann trotzdem. Ja, ne? Wunderbar. Wunderbar. Und gucken, was so jeden Tag, jeden Morgen, diesen ganz engen, das ist ein nahtloses Aneinander und aufeinander draufhocken, was es ihnen ermöglicht und wo sich Rituale entwickeln lassen. Ja. Gut. Ich begleite Sie zumindest jetzt bis zum Ende des Gesprächs in Gedanken, ja, meinen eigenen Filmen und wünsche Ihnen alles, alles Gute. Tut mir gut. Vielen Dank, Frau Lemmle. Mhm. Tschüss. Ja, wiederhören. 089 51 8 51 und unsere nächste Anruferin. Guten Abend. Guten Abend, Frau Lemmle. Ich habe folgendes Problem. Ich bin verheiratet gewesen, seit kurzem geschieden. Und mein Mann, der war vor über 2 Jahren, war der mal 4 Tage auf einer Dienstreise und hat mir vorher noch erzählt, wie er mich liebt. Und dann kam er zurück und war völlig verändert. Und ich habe mir gedacht, irgendwas stimmt nicht, aber wenn der mich so liebt, wie er sagt, dann war ich einfach planlos, was der Grund sein könnte. Und mein Mann hat mir dann erzählt, einen Tag später, er möchte nur noch arbeiten. Arbeit wäre das Wichtigste in seinem Leben. Und dann habe ich gedacht, das gibt's überhaupt nicht. Dann habe ich mir überlegt, ob er jemanden kennengelernt haben könnte und habe gedacht, das kann nicht sein. Der hat dir am Sonntag erzählt, wie er dich liebt. Heute ist Donnerstag, das gibt's nicht. Also gut. Wir sprechen von dem Mann, von dem Sie geschieden sind. Genau. Und inwieweit, ich bin ganz ekelhaft, weil Scheidung heißt auch, etwas hinter sich lassen zu können. Inwieweit ist das, was Sie mir jetzt erzählen, mit der Frage heute? Hat sehr viel zu tun. Okay, also dann erstmal die Frage heute, bitte. Okay, die Frage heute ist einfach, dass mein Mann ist mit mir, also ist von mir geschieden. Ich bin dabei, mein eigenes Leben wieder einzurichten und ich muss halt natürlich diese alte Geschichte irgendwie überwinden und möchte mich natürlich wieder auf jemand Neues einlassen, wenn es soweit ist. Habe auch jemanden Neuen kennengelernt im Oktober und das war, also ich war nicht auf der Suche, aber es hat sich so ergeben und ich es war, als ob der Blitz einschlägt. Also ich würde eher sagen, als ob die Bombe einschlägt. Also wow. Blitz eher zu wenig. Wow. Ja, und natürlich hatte ich Angst, weil ich bin ein gebranntes Kind, ist ja logisch, und habe gedacht, das ist etwas, was ich nicht so unter Kontrolle habe. Und Kontrolle, die sorgt dann natürlich dafür, dass man auch Verletzungen aus dem Weg gehen kann. Gut, auf jeden Fall, es ging mir dann, ich war ein bisschen verwirrt, durcheinander, habe überlegt, soll ich mich darauf einlassen, ja, nein, hin und her. Auf der einen Seite wünsche ich mir ja jemanden, dem es um mich geht und auf der anderen Seite hatte ich halt eben Angst, was passieren könnte. Dann habe ich gedacht, okay, lass auf dich zukommen. Habe mich mehr oder weniger darauf eingelassen, also das ist jemand, der nicht bei mir am Ort wohnt, wo eine gewisse Distanz dazwischen ist und wir haben dann telefoniert, also er hat mich ständig angerufen, hat mir SMS geschickt und jetzt letzte Woche haben wir uns wieder getroffen. Und also ich bin sicher, dass es nicht nur mir so gegangen ist mit diesem Verliebtsein, weil also mir hat mal jemand gesagt, ein Scheit allein brennt nicht, also das glaube ich auch. Und irgendwie hatte ich so ein komisches Gefühl, aber ich meine, dann habe ich gedacht, okay, bist du jetzt nur misstrauisch wegen deinem Mann, deswegen habe ich vorhin erzählt, oder ist da wirklich irgendwas? Auf jeden Fall habe ich ihn dann am Schluss unseres Treffens gefragt, ob er jemanden hat. Und da sagt er, ja, er hat seit 2 Jahren eine Freundin. Und ich habe dann gesagt, gut, dann darf er mich nicht mehr anrufen, darf mich nicht mehr sehen und überhaupt. Weil wir haben damals in der Situation mit meinem Mann viele Freundinnen gesagt, ja und, wenn du dich verlieben würdest, du weißt nicht, wie es dir passieren würde. Und da habe ich gesagt, nein, ich würde niemals mit jemandem etwas anfangen, wenn er jemand hat. Das tue ich nicht. Wie alt sind Sie? Ich bin 45 Jahre. Sie haben Kinder? Nein, wir haben keine und ich bin jetzt froh. Wie lange sind Sie verheiratet gewesen? 9 Jahre. Und wir waren aber vorher schon 7 Jahre zusammen. Mhm. Also ich habe meinen Mann gut gekannt, bis ich ihn geheiratet habe. Ich wusste, was ich tue. Mhm. Und er eigentlich auch. Wie viele gute Jahre hatten Sie? Ich würde sagen, am Schluss die besten Jahre. Also mein Mann hat dann gesagt, das war wie ein Dammbruch und er versteht es selber nicht, weil jemand wie mich könnte er nicht verlassen und mich würde keine Schuld treffen, aber die Frau lag wie ein reifer Apfel vor seinen Füßen, so hat er mir erzählt. Das war im Ausland, er war in Russland, 4 Tage auf einer Dienstreise, hat innerhalb von einer Stunde eine Frau kennengelernt und hat gesagt, die Frau nimmt ihn an in seiner ganzen Persönlichkeit. So war und mit das. Der ist er jetzt auch zusammen? Die wird er heiraten demnächst, ja. Also zusammen nicht, weil die Frau noch in Moskau ist. Mhm. Ja. Ich meine, für mich war das ein enormer Vertrauensmissbrauch und ich versuche halt jetzt, mich irgendwie zusammenzusetzen wieder und langsam mich zu öffnen. Und mein Problem ist halt, also ich möchte jetzt niemandem irgendwie böse Absichten unterstellen, der sie nicht hat, weil keiner kann dafür, was mein Mann mit mir getan hat. Und auf der anderen Seite möchte ich auch nicht zu leichtgläubig sein und zu blauäugig. Ich habe so ein, also es lässt einen ja so ohnmächtig, man fühlt Frau sich wie mit einem Nagel an der Wand geklopft und obendrauf ist der Hut. Stimmt. Also so richtig ohnmächtig. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, also so richtig ohnmächtig an der Wand genagelt, obendrauf ist der Hut. Jetzt nehmen wir mal den Nagel raus. Ja. Sie fallen sozusagen mit beiden Beinen und auf die, also so richtig auf die Füße. Ja. Und finden so die nächsten Schritte sind voller Vertrauen, weil sie auf ihre Füße gucken und sagen, es kann mir eigentlich nichts passieren. Die Füße gehören zu mir. Und ich werde mich, die werden mich so begleiten oder sogar so lenken, dass ich mich vertrauensvoll oder verantwortungs- oder keine Ahnung. Also, dass diese, was ist denn das Gegenteil von Opfer bei Ihnen? Ja, das Gegenteil von Opfer ist Täter, aber ich bin kein Täter. Was ist das Gegenteil von Ohnmacht bei Ihnen? Ja, Macht. Mächtig fühle ich mich schon. Also mein Leben habe ich schon einigermaßen. Was ist das Gegenteil von ausgeliefert bei Ihnen? Ausgeliefert, das heißt vielleicht unabhängig. Das ist ein starker Satz. Der gefällt mir. Ja. Mir gefällt weder das Wort Täter, da haben Sie recht, auch ja. Das Wort Macht ist immer nur geringfügig letztendlich nutzbar, aber unabhängig. Oder vielleicht sogar alles drei zusammen. Ja. Macht, Unabhängigkeit und Täter. Da sehe ich ja eine starke Frau. Ich bin auch nicht schwach, aber ich möchte niemandem etwas tun. Also ich möchte kein Täter sein. Jetzt sind wir erstmal bei Ihnen. Jetzt haben wir sie ja nur gerade von der Wand runtergeholt, den Nagel. Okay, und da ist ja noch gar kein Typ da, Mann. Stimmt. Ist ja noch gar kein Typ da. Ja, sind ja erstmal nur Sie. Ja, okay. Und Täter können wir so ein bisschen netter formulieren im Sinne von, ich erschaffe mir meine Welt. Macht können wir besser formulieren, indem wir sagen, ich spüre meine Kraft. Ja. Und Unabhängigkeit finde ich ein ganz, ganz, ich bin der Erschaffer, ich habe Kraft und ich bin unabhängig. Ja. Und da gehen wir jetzt mal in den Suchlauf. Wo haben Sie das schon mal in Ihrem Leben gehabt? Unabhängigkeit. Kraft. Und Kraft. Erschaffer der Welt. Also in vielen, ich war ja für meinen Mann auch der Halt. Nee, wir gehen viel weiter zurück. Okay, ich stell mir jetzt gerade vor, im Kindergarten hauen Sie Ihrem Kindergartenfreund einen auf die Nuss, weil er Ihr Butterbrot gegessen hat. Da bin ich jetzt gerade. Ja, okay, also sowas in der Richtung gab es schon. Also ich habe eine alte Freundin von damals, der habe ich gezeigt, wie man sich an so ein Klettergerüst hängt. Zum Beispiel. Also ich meine, ich war eigentlich immer der anderen irgendwas gezeigt hat. Stimmt. Nie der Ausgelieferte, das war ich nie. Und wo sind Sie mal so richtig, ich sehe Sie so vor mir, wie gesagt, wie so ein kleiner Energiebolzen, weil wir sind nur gerade von der Wand runtergelassen worden. Okay, wir müssen so richtig, ich sehe Sie wie so ein kleiner energetischer Hupfball mit Füßen, mit Energie, mit Fäusten, mit einem Lachen, mit einem Strahlen, so ein kraftstrotzendes kleines Kerlchen. Stimmt, gibt es da für Sie so eine Erinnerung? Eigentlich schon, ja. Also ich war immer ein fröhliches Kind. Und da hätte ich gerne eine konkrete Erinnerung. Puh, das ist schwer. Das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Das wäre fast wie eine Hausaufgabe, die ich an Sie habe. Weil Sie sind diesem neuen Mann begegnet und da war immer noch Frau mit dem Nagel an die Wand geklopft. Ich weiß es nicht. Ich dachte eigentlich, das hätte ich hinter mir gelassen. Vielleicht. Aber vielleicht war der Hut noch drauf. Hm. Und wenn Sie so eine Geschichte finden, ja, so ein kleiner energetischer Hupsball mit beiden Beinen auf der Erde und gleichzeitig wild, weiß ich nicht, dynamisch, kraftvoll, so wirken Sie auch. Und Sie würden sich in der Haltung jetzt diesem neuen Liebsten zuwenden. Was wäre das für ein Unterschied? Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es für die Männer eher schwierig ist, wenn eine Frau stark ist. Und ich bin ja nicht schwach. Also dieser neue Mann, den ich da kennengelernt habe. Den haben wir immer noch nicht. Ich möchte erstmal nur gucken, wie Ihre Haltung ausschaut. Als unabhängiger, in sich gefestigter, kleiner, energetischer Hupfball. Wir haben ja leider keine konkrete Geschichte. Ja. Können wir vielleicht in der Zeit nicht finden. Ja. Aber das werden Sie suchen gehen. Okay. Wenn Sie sich so vorstellt, sich diesem neuen Liebsten zuzuwenden, wie sehen Sie sich da? Ja. Nicht wie ihn. Ja. Sie haben mir jedes Mal minutenlang das Schicksal des anderen erzählt. Ich möchte, dass wir uns aus diesem Gespräch verabschieden und Sie sehen sich. Okay, ich denke, das ist auch das Problem, ja. Ja, das sehe ich wohl auch. Ja, stimmt. Das sehe ich wohl auch. Ja, stimmt, stimmt. Okay, gut, mache ich. Das hat ja jetzt eingefunkt. Das heißt, die Hausaufgabe ist, wir gucken uns dieses energetische kleine Hupfen, Kindergarten vielleicht oder erste Liebe oder keine Ahnung, aber früh. Und dann nehmen Sie in all diese Bilder, die wo ich zuhören durfte, nehmen Sie sich plötzlich rein mit diesem Bild von diesem energetischen und beobachten sich. Okay. Dann haben Sie immer diesen unabhängigen Spielraum. Stimmt, ja. Das ist wahr. Das ist mein Problem, es ist wahr, ja. Und jetzt gucken wir in Richtung Lösung. Okay. Ach, wäre ich gern dabei. Weil alles, was Sie mir über die Männer erzählt haben, und Sie haben es letztendlich schon dem zugestimmt, war immer hinzugucken, wo er ist, was bei ihm passiert ist. Gut, aber ich meine, das kommt natürlich auch daher, weil mein Mann hat gesagt, aber du hast und du warst und du hast dies getan und du warst so stark. Sie argumentieren gerade wieder über ihn. Ja, aber ich meine nur, ich meine, natürlich war ich angeschlagen in der Situation und da war ich aufnahmefähig. Okay, und wir gucken jetzt, wie das ist mit dem energetischen Hupfball. Okay, gut. Stimmt schon, ja. Okay. Das heißt, zuerst schauen wir nach, wo Sie das schon mal waren. Ob Sie es kennen. Und wie sie dann sind. Ja. Und dann transportieren sie diese Haltung in ihre neue Liebesgeschichte. Weil dann kriegen sie gestalterische Möglichkeiten. Ohne, dass es dieses Rigide ist, so nicht. Aber wenn jemand hat, dann kann ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber ich? Ja, wir gucken, was der Hupfball kann. Wir gucken, was so ein Hupfball kann. Wissen Sie, was ein Hupfball alles kann? Ja. Oh, der Hupfball kann über den anderen drüber springen. Der Hupfball kann dem in die Seite springen. Der Hupfball kann ihm direkt ins Herz springen. Aber ich kann doch keinem was antun, was mir angetan worden ist. Das kann ich nicht. Jetzt sind wir gerade wieder an der Garderobe. Es ist in Ordnung. Eher finde ich spannend zu gucken, was ein Hupfball kann. Okay, gut. Und den letzten Satz. Ja. Haben Sie wieder an der Garderobe hängen, nicht verstanden. Der Hupfball kann direkt ins Herz springen. Oh je. Komisch, dass wir den Satz nun gerade wieder nicht gehört haben. Viel Spaß, Frau Hupfball. Okay, danke schön. Neuer Name für mich. Okay, danke schön. Und gucken Sie Ihre Fotoalben bitte an, wo Sie diesen Hupfball entdecken, weil ich weiß, dass es ihn gibt. Ja, ich bin sicher, es stimmt. Frau Hupfball. Okay. Und noch einen letzten Satz. Auch wenn er penetrant ist, Hupfbälle können über Köpfe rüberspringen. Hupfbälle können in Herzen reinspringen. Hupfbälle können in Kniekehlen springen. Ja. Hupfbälle können ganz, ganz, ganz viel. Okay, dann nähert es mich umso mehr, wenn Sie mich Frau Hupfball nennen. Okay. Okay. Frau Hupfball, tschüss. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. 089 51 8 51. Und unsere nächste Anruferin. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ja, also bei mir geht es so ein bisschen um Vertrauen finden. Vertrauen in mich und ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich habe so seit einiger Zeit so mit Ängsten zu tun, die mal näher ranrücken, mal weiter weg sind. Und ja, seitdem mein drittes Kind geboren ist, sind die wieder näher rangekommen. Und ich habe so ja, gerade damit viel zu tun, wieder zu meinem Vertrauen zu finden und zu meiner Kraft. Wie alt sind die Kinder? 10, 6 und jetzt ein halbes Jahr. Wie lange sind Sie verheiratet? 10 Jahre. Und davor kennen wir uns schon seit, ja, auch nochmal 7 Jahre. Wie alt sind Sie beide? Ihr Mann und Sie? Ich bin 37 und mein Mann ist 48. Sie haben eine Arbeitsaufteilung, dass Sie jetzt im Moment daheim sind, aufgrund des Alters des Kleinchens sowieso, aber überhaupt auch? Ja. Und Ihr Mann geht hinaus ins feindliche Leben? Ja. Der ist unter der Woche bei Ihnen oder Sie machen die 3 Kinder in Eigenregie alleine? Ich mache es eigentlich hauptsächlich alleine. Er ist selbstständig, ist aber, also arbeitet teilweise auch von zu Hause aus und ist teilweise aber auch dann 2, 3 Tage unterwegs. Das ist ganz verschieden. Wenn er selbstständig ist, fühlen Sie sich dann reduziert, daheim ist, fühlen Sie sich dann reduzierter oder fühlen Sie sich unterstützter? Wenn er daheim ist, ich fühle mich einerseits erstmal vielleicht sicherer, aber auch manchmal kräftiger, wenn er nicht da ist. Ich kann es auch auf Saloppdeutsch sagen. Sie haben das sehr elegant formuliert. Was täten Sie, machen wir es mal ganz, was täten Sie anders, Ihr Mann wäre unterm Tag nicht daheim und würde nicht daheim arbeiten? Was würden Sie anders tun? Och, ich würde eigentlich jetzt vom Alltag her nicht viel anders tun. Aber? Vielleicht würde ich mich manchmal ein bisschen stärker fühlen, so ein bisschen. Ach, ich weiß nicht. Oh, komm raus, das finde ich klasse. Stärker in welchem Sinne? Nicht beobachtet, genau. Nicht beobachtet fühlen, nicht kontrolliert fühlen. Ich würde vielleicht was tun, was ich nicht mit jemand anderen abklären muss, mich nicht abstimmen muss, so? Nee, das mache ich gar nicht so. Also ich bin schon recht selbstständig und mache das Ding hier alleine, aber vielleicht kompetenter. Na, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Sicherer? Selbstbewusster, ja. Vielleicht. Nicht unbedingt sicherer. Also ich fühle mich. Und wenn ich mir überlege, dass es um Vertrauen in mich geht, wäre das ja total spannend. Sie würden Ihre häusliche Kompetenz sozusagen in 100% Alleinverantwortung übernehmen, indem Sie so tun, dass Ihr Mann morgens aus dem Haus geht und Sie die allein, wie auch immer Sie Ihren Job bezeichnen. Was würde sich verändern? Ich mache das so. Also ich mache eigentlich, bin also da 100% eigentlich verantwortlich. Also. Und dennoch, was würde sich verändern? Sie würden sich sicherer oder selbstsicherer fühlen oder sich kompetenter fühlen, weil da jemand im Hintergrund nicht sitzt. Was würde sich für Sie verändern? Weil diese Kompetenzrangeleien, gibt es die bei Ihnen? Wenn ein Kind schreit zum Beispiel? Nee, also eigentlich ich bin Gott dafür verantwortlich. Es ist, glaube ich, eher so ein bisschen mein Thema oder manchmal mein Thema, dass ich mich eher ein bisschen minderwertig fühle mit meiner Aufgabe. Also es ist eigentlich Quatsch und eigentlich fühle ich mich auch nicht, also vom Kopf her nicht, aber manchmal so innerlich das Gefühl, dass das doch, ja, ich bin halt auch schon lange zu Hause jetzt. Ich habe das, also ich vielleicht reite ich da jetzt drauf rum, ja. Weil mir das so wichtig ist. Ich sag Ihnen mal, warum mir das wichtig ist. Ich halte Sie für überlegt, dass Sie sich alles durch, dass Sie alles durchgecheckt haben. Ist es noch die so eine leicht depressive Erschöpfung nach der Geburt? wäre eine Arbeitshypothese. Ist es die Anforderung mit drei Kindern, ist die andere Arbeitshypothese. Die Sie längst schon durchdacht haben, ist, bin ich jetzt zu lange zu Hause und abgeschnitten von dem, was mir beruflich wichtig ist. Mhm. Und dennoch haben Sie spontan zugestimmt, dass es was anderes ist, wenn Ihr Mann zu Hause in seinem Büro sozusagen sitzt und Sie dann Ihren Job machen, als wenn Sie ihn machen würden, er wäre nicht da. Und vielleicht liege ich ja wirklich komplett falsch. Aber eigentlich würde ich Sie bitten, wenn ich eine Bitte formulieren darf, dass Sie einfach mal beobachten, ich habe Sie ja die Frage auch gestellt oder Ihnen die Frage gestellt, was ist anders? Dass Sie mal schauen, er ist 3 Tage nicht da und Sie sozusagen so ein Tagebuch über die eigene Befindlichkeit machen. Und den ersten Tag wieder so ein Tagebuch der Befindlichkeit, er ist wieder da. Weil ich weiß, dass Sie ihn lieb haben, ich weiß, dass ich meinen Mann lieb habe und dennoch ist er, wenn er, ich fahre brillant Auto, also fast brillant, und er sitzt neben mir, dann frage ich wirklich wie so ein doofes altes Huhn, wie war jetzt die Ampel? Es ist für mich nicht erklärlich und es ist so. Und insofern müssen wir uns vorher abklären, wer fährt. Was es auslöst, weiß ich nicht. Da könnten mein Mann und ich, wir sind ja nur 40 Jahre weit, 30 Jahre Therapie machen. Es ist tatsächlich so. Und das Gleiche passiert auch, wenn er in sein Reich ist, unsere Küche. Also er ist wesentlich besser kochlich bestellt wie ich. Und wenn er da ist und ich koche eigentlich ganz gut, dann sagen auch alle Freunde, Mensch, Charlie, das schmeckt ja wieder gnadenlos gut. Und dann kommt meine Tochter vielleicht zufällig dazu und hat gesagt, ne, die Mama hat gekocht. Dann gucken unsere Freunde uns völlig empört an, dass ich da auch eine geringfügige Kompetenz hat. Es gibt sowas wie Kompetenzaufteilung. Und vielleicht würde ich einfach mal beobachten, was ist bei Ihnen der Unterschied in den 3 Tagen, wo er nicht da ist, und an dem ersten Tag, wo er wieder daheim ist. Das hat nichts mit Liebe oder Wertschätzung zu tun, sondern das ist sowas wie, das sitzt jemand an der Seite neben mir am Auto und der meckert ja auch noch nicht mal. Aber ich finde, vorhin hast du schon eigentlich wieder fast heimlich mit dem Fuß gebremst. Du nervst mich jetzt richtig. Und dann bin ich völlig von der Rolle. Ich werde es mal beobachten. Ein Beobachtungstagebuch. Und wenn dieses Beobachtungstagebuch geschrieben ist, dann finde ich, weil Sie stehen, also ich stehe ja sozusagen bei Ihnen in der Pflicht, ob meine Arbeitshypothese sich als richtig oder als falsch erwiesen hat. Hat sie sich als falsch erwiesen? Gucken wir weiter. Wollen wir das machen? Ja, kann ich probieren. Beobachtungstagebuch und bei Beschwerde Anruf. Ja, okay, mach mal so. No. Bin neugierig. Ja. Also mir ist von Anfang an dieses Autofahrbeispiel eingefallen. Ja, das kenne ich auch. Ja. Vielleicht höre ich von Ihnen, gedanklich spüre ich von Ihnen, ja, wenn es funktioniert. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute dabei. Okay, no. Also, danke. Tschüss. 089 51 8 51 und unser erster Anrufer. Guten Abend. Guten Abend, Frau Lemmle. Wir zwei beiden, wir nutzen die Zeit, die wir haben, und wenn sie nicht langt, machen wir nächsten Sonntag weiter, okay? Okay, können wir gerne machen. Also, Sie steigen ein, bitte. Ich steige ein, ja, ich habe jetzt mittlerweile seit 1,5 Jahren relativ Probleme. Ich habe einen kleinen Schlaganfall gehabt vor 1,5 Jahren. Und ich habe jetzt in der Zeit relativ viele Blockaden in mir drin, also psychische Probleme einfach. Mhm. Ich habe früher viel Sport betrieben, also ich war ein relativ aktiver Mensch gewesen und jetzt auf einmal bin ich so richtig aus der Bahn geschmissen worden eigentlich. Wie alt sind Sie? Ich bin jetzt 38. Mhm. Welche Bahnen funktionieren denn noch? Tja, dass ich mich nur, ja, dass ich ab und zu mit Freunden was ausmache, dass ich Freunde besuche, dass ich nur in der Arbeit drin bin, also das hat mir Gott sei Dank aufrechterhalten. ich merke schon momentan ein bisschen so, der Rückzug ist momentan leider ein bisschen schon bei mir momentan drin. Also. Sie sind verheiratet? Nein, ich bin alleine. Von jeher? Also auch vorher als Sportler? Ja, vorher als Sportler, genau. Also ich habe jetzt so ein Bild, Sportler, vorher Sportler und jetzt keiner. Also auch der Sportler, die Sportlerseele in Ihnen hat alleine gelebt? Ja, ab und zu mal habe ich mal mit Freunden mit Laufen einmal, das habe ich schon gemacht. Mhm. Aber in der Regel bin ich viel eigentlich, ja, habe ich das einsame Wolf durch die Gegend laufen. Es wäre natürlich, ne, dann wäre natürlich, ich erlaube mir nicht dieses platte Bild Krise als Chance, weil ein Schlaganfall ist heftig. Das ist auch wirklich, glaube ich, absolut nachvollziehbar, dass Sie sagen, ich weiß es nicht, wie Sie es verarbeitet haben, ich habe Angst, ich weiß nicht, ob Sie Tabletten nehmen müssen, als ob dieser junge Mann, der vorher gelaufen ist, jetzt Tabletten, das müssen Sie? Nehme ich bloß Aspirin, also bloß so Blutverdünner, also. Die werden Sie nehmen müssen, ja. Die nehme ich genau ein, sonst habe ich eine, Gott sei Dank, also das Antidepressive hinter mein Kopf bei mir, aber haben da bei mir nicht besonders angeschlagen und ich bin ja nicht froh. Ich würde so wahnsinnig gerne so eine platte Formulierung. Der Sport war früher die Möglichkeit, Frauen aus dem Weg zu gehen. Der neue Sport, ich entschuldige mich, was, der neue Sport wäre, die Damen aufzusuchen. Als sie ernsthaft gemeint, als sie Sport betrieben haben, war die Einsamkeit nicht so zu spüren. Ja, es war ein bisschen so Ventilluft damit gewesen. So ist es. Hm. Und jetzt schieben wir es zwar auf den Schlaganfall, aber früher oder später wäre die Frage eh offen gewesen. Wie halte ich das mit der Bindung? Ich habe jetzt gemerkt, so wie jetzt ein normaler Schlaganfall. Was sein bedeutet eigentlich, alleine zu sein. Genau. Habe ich ziemlich massiv eigentlich festgestellt. Vielleicht wäre für mich vielleicht einiges leichter gewesen, wenn ich noch meinen Schlaganfall zum Beispiel wie im Kopf hätte. Wir können es auch anders formulieren. Wesentlich zeitorientierter. Als ich noch mit meinen Turnschuhen verheiratet war, war es in Ordnung. Und jetzt bin ich nicht mehr mit den Turnschuhen verheiratet. Jetzt suche ich mir das, mit dem man sonst verheiratet sein kann. Also, das wäre eine satte Alternative. Mit was wäre ich gerne sonst zusammen, außer mit mir und meinen Sportgeräten? Meistens eine Show, sie merkt so gern mit Menschen, die wo sie gern mag. Zum Beispiel, was machen Sie denn, also, Sie sind da, also, wie lade ich einen 38-Jährigen ein, dass er sagt, ich möchte gern eine Frau kennenlernen. Wie lade ich ihm an dazu ein? Wie könnte ich das schaffen, ihn diese Idee schmackhaft zu machen? Ich weiß, es ist für mich ein Problem. Ich muss sagen, ich habe schon vorher eigentlich relativ das Problem relativ lang eigentlich weggeschoben, wenn ich ehrlich bin. Nee, wir gucken jetzt nicht in Probleme. Okay. Wir sagen einfach, und ich meine den wirklich auch relativ ernst, ich war bislang mit den Turnschuhen verheiratet, jetzt bin ich frei. Mir ist es der liebevollere Ansatz, als wenn Sie, oder der mit Ihnen liebevolleren Ansatz, als wenn Sie als jemand antreten, der sagt, ich habe da irgendwas, was nicht richtig ist. Ich finde diesen Ansatz, ich habe alles, was richtig ist. Und auch diesen humorvollen Ansatz. Ich war bislang mit den Turnschuhen verheiratet, jetzt bin ich frei. Wollen wir nächsten Sonntag bei dem Bild weitermachen? Das können wir gerne weitermachen. Sie rufen an? Ich rufe an, wann besser? Um 7:55 und ich freue mich wahnsinnig diebisch, weil Sie auch mit so viel Humor drauf reagieren, mit was Sie die Turnschuhe betrügen können. Da freue ich mich sehr auf nächsten Sonntag. Können wir gerne machen. Sie rufen an. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. Ich verabschiede mich von Ihnen. Ich verabschiede mich von euch. Bis nächsten Sonntag, 20.05 Uhr können Sie anrufen. Ab 21.05 Uhr gehen wir auf Sendung. Tschüss. Sie hörten Nachtgespräche mit Brigitte Lemmle.